Bitte was? Der Bankräuber. Sie sind der Bankräuber? Ja. Können Sie mir sagen, welche Forderungen Sie über die 300.000 Mark hinausstellen? Was für einen Fluchtwagen wollen Sie denn haben? Das für die 300.000 Mark. Das ist so gut. Ach, da fällt mir was ein. Wir machen jetzt ein Dings, ne? Ein Dings. Ein Watt. Kurzaufnahme. Ein Watt. Okay, seid ihr soweit? Ja. Wir suchen halt so ein Ding, ist schon gestorben, denn ich wollte suchen sie mit Zinsen, mit Zinsen, mit Zinsen. Yo, yo, yo, wir suchen halt so ein Ding, ist schon gestorben, denn ich wollte suchen sie mit Zinsen, mit Zinsen, mit Zinsen. Yo, yo, yo, wir suchen eine Person, die ist schon gestorben, definitiv. Und wir suchen sie mit 10 Hinweisen, das ist nicht ganz definitiv. Mal sind's 9, mal sind's 8, mal sind's 12, lasst euch einfach überraschen. Los geht's. Yo, yo, yo, wir suchen eine Person, die ist schon gestorben, definitiv. Und wir suchen sie mit 10 Hinweisen, das ist nicht ganz definitiv. Mal sind's 9, mal sind's 8, mal sind's 12, lasst euch einfach überraschen. Los geht's. Ich wollte mal die Regeln ein bisschen anders erklären. Kann ich bitte Turntables haben? Kurze Frage, hast du das gemacht oder hat es uns jemand zugeschickt? Ich habe das gemacht. Ach, schön. Das hast du mir wohl nicht zugetraut, wa? Ich bin fantastisch berührt in dieser Folge von der kurz von nach, wo wir... Halt die Klappe und leg los jetzt! mit 10 Hinweisen auf eine Person in Rang. Das ist aber schon echt gemein, jetzt hat er sich so ins Zeug gelegt. Fantastisch, Jürgen, ich bin ein bisschen verliebt. Vielen Dank an der Stelle an Anne, auch unter Twitter zu finden unter blaufugel8911, die nämlich die heutige Folge geschrieben hat. Wenn auch ihr mal Lust habt, eine Folge zu schreiben, schreibt uns eine Mail, schreibt uns die Hinweise. Aber Tipp, nur einer von uns dreien gleichzeitig die Person und die Hinweise schicken, das hilft. Mir gefällt der Gedanke, dass die Anne einfach mit so einem Füllfederhalter nur das aufgeschrieben hat, was er in so einem Thronsaal quasi von oben herab diktiert. Philipp, du müsstest vielleicht das Blatt ein bisschen anders halten, so das scheint ein bisschen durch. Ja, okay. Hinweis Nummer 1. Geboren wurde ich am 4. Mai 1927 in Köln. Köln. Jetzt hätte ich auch hinschauen sollen, ne, wenn es schon durchscheint. Ich bin auch doof, ne? Ja, du bist sehr dumm. Aber musikalisch. Hinweis Nummer 2. Einer meiner Spitznamen war Dattpummel. Dattpummel? Den hat man doch schon. Ich entschuldige mich jetzt gleich bei allen Kölnern. Wie war nochmal die Jahreszahl? Sorry, ich habe irgendwie... 27, okay. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Naja, das klingt jetzt so nach Fernsehen. Hinweis 3. Zwischen 1949 und 1954 arbeitete ich als Bardame im homosexuellen Szenelokal Barberina auf der Hohen Pforte. Ist vielleicht eine Frau, hä? Möglich. Keine voreiligen Schlüsse. Ja? Okay. Ich sage ja vielleicht. Ich sage ja auch nur möglich. Hinweis 1954. Das ist was? Hinweis 4. Ich habe gerade ein paar tausend Hinweise verschlafen. Sorry, ja, pass doch mal auf. Kurz abgelegt, aber... Hinweis 4. Ab 1954 trat ich regelmäßig als Büttenrednerin in Köln auf. Ich erntete dabei stets großen Applaus. Was macht man auch sonst in Köln? Ja. Büttenreden. Nichts. Dicke Frauen. Das Haupt. Dicke Frauen für 200. Den von Köln sind Büttenreden. Mein größtes Hobby ist das, den Dom dort lassen. Das ist doof. Fantastisch. Oh, das ist so doof, ich liebe es. Ich habe heute das Feedback gekriegt. Also ich komme da ja meistens schon viel eher drauf als ihr. Ja. What? Das ist Feedback, was du bekommen hast? Ja, so. Außer bei denen, die sowieso keiner kennt. Ja. Okay. Wie allen. Ich habe dann erklärt, dass wir den Leuten auch die Chance lassen, mitzuraten. Ich, ja. Ich pflege die Liste für die A's und ich kann sagen, dass das nicht der Fall ist. Das was? Na, du hast irgendwie ja gefühlte 3 Dutzend Episoden mal niemand erraten, bis du mal irgendwann triumphal überhaupt mal irgendjemand erraten hast. Wow, das ist mega dissy. Nein, ich habe doch jetzt gar nicht von mir geredet. Sondern wer? Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Derjenige, welcher hat die? Ja, ja. Okay. Nicht ich. Ah, ich dachte, du hast das Feedback. Aber, ah, okay, ja. Aber jetzt mal hallo, ey. Jetzt trete ich dir gleich gegen das Schienbein. Mach doch. Komm her. Kannst mir nicht wehtun. Das ist eine große Behauptung. Du kannst mir nicht wehtun. Er versucht dich zu treten. Hm. Wir haben alles auf Band. Wo Hinweis, waren wir? Bei Hinweis Nummer 5. Bei Hinweis 1500. 1969 lernte ich auf einer Sahara-Reise meinen zukünftigen Ehemann kennen, der dem Volk der Tuareg angehört. Bin mir jetzt sicher, aber ist vielleicht eine Frau. Möglich. Dat Pummel. Ja. Hm. Ich weiß es nicht. Nee, mir fällt nur Heller von Sinnen ein und die leben, ja, glaube ich, noch. Hinweis Nummer 6. 1977 eröffnete ich mein eigenes Theater. Dafür schrieb ich Stücke wie Die Kölsche Geisha und Scheidung auf Kölsch. Ich befürchte, Jürgen, wir haben keine Chance. Warum? Eine von den drei von der Tankstelle. Ich glaube nicht. Aber ist nah dran. Ja, schau, er hat schon. Er muss schon überlegen. Aber vielleicht hilft unserem Filmkonnoisseur hier Hinweis Nummer 7. Ich spielte in Filmen wie Der Teufel hat gut lachen, Kaffee Oriental und Heubodengeflüster mit. Heubodengeflüster. Nee. Der deutsche Kino ist mir nicht so geläufig. Aber das war mir ja schon irgendwie, bei zweiten Hinweis war ich schon genauso weit wie jetzt. Das spricht jetzt für oder gegen mich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Person mir nicht geläufig ist. Könnt ihr euch aussuchen. Hinweis 8. Nachdem ich 1986 mein Theater schließen müsste, zog ich 1987 nach 6 schweren Operationen an Hals und Bein zur Genesung auf die Fidschi-Inseln. Aber an sich ganz cool. Ja. Dort spielt sich Rugby. Und hielt bitten reden. das wäre eigentlich eine gute Frage. Es heißt doch immer, dass die griechischen Redner so gut waren und immer gegen das Meer angesprochen haben, um zu üben, laut und deutlich zu reden. Das ob ist, man das in Köln irgendwie auch mit irgendwas Lautem macht und man dann weiß so, ja, an die Ecke, wenn du dahin gehst, da hörst du die ganze Zeit Büttenredner üben und das ist mega laut. Und das ist so ein Mythos, ja. Ich weiß. Ja. Hinweis 9. 1988 erhielt ich das Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Im gleichen Jahr gab ich Günther Jauch mein letztes Fernsehinterview. Dann hat die also bei Wer wird Millionär mitgemacht? Ich glaube 1988. Trudeherr. Richtig. Super, die Lösung ist, ich habe gerade auch schon, ich konnte es nicht lesen, aber der Dominik hat es jetzt einfach mal. Du hast es gelesen? Nein, natürlich bin ich drauf gekommen. Du grinst. Ich kann mich halt, noch an diese hohe Zeit einfach meine Heldin Trude Herr noch ein letztes Mal gesehen habe, mir gedacht habe, halt Trude, du hast mich mein Leben lang begleitet. Dann ist für mich die Frage, was wäre dein Hinweis Nummer 10? Das wüsstest du jetzt. Du, ich möchte mich gar nicht von den vielen Dingen, die ich mit Trude Herr verbinde, möchte mich gar nicht entscheiden an dieser Stelle. Ich beneide dich wirklich nicht, dass du noch eine einzige Sache nur raussuchen musstest. Dominik, du klingst sehr geübt in solchen Dingen. Über Nichtwissen hinweg zu reden. Sehr gut. Machst du das öfter? Aber fix. Merke, ich brauche stärkeres Papier oder eine Unterlage, wenn die feinen Herren hier einfach drauf gucken können, durch das Blatt Papier durch. Ja, Hinweis 10. Mein bekanntestes Lied mit dem Titel? Ich bin zu nah an den Tränen, als dass ich jetzt noch ernsthaft reden könnte. Und wird ergriffen nicht mal rot dabei. Ergriffen möchte ich sagen. Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann. Ein Cover vom US-Song Percolator von Boots Randolph landete auf Platz 18 der deutschen Hitparade. Die Rede ist von der deutschen Schauspielerin, Schlagersängerin und Theaterdirektorin Trude Herr. Ich hab gerade eine Entscheidung getroffen. Ja. Ich werde die das nächste Mal euch mitteilen. Ich könnte Trude Herr, die Bible Band. Ich könnte mir gerade so einen Arsch beißen, dass ich die Trude nicht vorher gemacht habe.